Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, nach einer etwas längeren Pause ist es wieder soweit und ich setze die Reihe über die Geschichte des Okkulten fort. Freue mich, wenn ihr heute live dabei seid oder das später als Podcast euch anhört. Es geht nämlich heute um eine ganz besondere Persönlichkeit in der Geschichte des Okkulten, nämlich um John Dee. Ja, denn John Dee, der lebte im 16. Jahrhundert, 16., er starb Anfang des 17. Jahrhunderts, ist eine besonders schillernde und prägende Figur der Geschichte des Okkulten gewesen und hat bis zum heutigen Tag seine Kreise gezogen. Er wurde sehr oft literarisch verarbeitet, entweder deutlich, wie zum Beispiel von Gustav Meyrink im Engel vom westlichen Fenster, oder versteckt. Er galt als der englische Faust und war seinerzeit der Berater und Hofastrologe von Elisabeth I., Königin Elisabeth I. Er war sozusagen eine Galionsfigur des elisabethanischen Zeitalters. Keine ganz einfache Zeit, auch für Menschen wie John Dee, denn es war eine Zeit, in der es vor allen Dingen auf religiöser Ebene arg hin und her ging, aber dazu gleich später mehr. Und natürlich ein Mensch mit seinen Interessen und Vorlieben, die sich vor allen Dingen auf Geheimlehren, Magie und Alchemie bezogen. Da hatte er natürlich an mancher Stelle, vor allen Dingen gegen Lebensende, einen schweren Stand. Ja, man kann ihn als einen der letzten großen Renaissance-Magier bezeichnen in England. Die englische Renaissance hat ja etwas später eingesetzt als ja auf dem Kontinent. Und während auf dem Kontinent dann schon die Gegenreformation wütete, hat er noch, ja, noch fröhliche Urstände gefeiert. Er war einer der wirklich. Dass der nicht nur die englische okkulte Szene geprägt hat, sondern überhaupt die europäische. Er war nämlich nicht nur in England unterwegs, sondern er war tatsächlich auch vielfach in Europa unterwegs. Er war ein sogenannter fahrender Gelehrter, besuchte Städte wie Antwerpen, Hochburgen des Wissens und Universitäten. Er war in Deutschland unterwegs, er war in Polen unterwegs und er war natürlich in Prag unterwegs. Das war der Ort, in dem man damals, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigte, auf alle Fälle sein musste. Ja, das alles nur mal so im Groben. Es gibt auch sehr viele rätselhafte und kuriose Dinge über ihn zu berichten. Einer davon ist vielleicht bekannt. Er unterzeichnete so manchen Brief an Königin Elisabeth I. mit dem Kürzel 007. Und es heißt, dass er für seine Majestät Spionage betrieben haben soll. Zumindest geht das Gerücht. Richtig historisch belegen lässt sich das nicht. Immerhin soll Ian Fleming sich darauf bezogen haben, als er seinen James Bond mit dem Kürzel 007 versehen hat. Das soll auf diese Inspiration zurückgegangen sein. Naja, ob das so ist oder nicht so ist, das ist vielleicht auch nur eine Urban Legend. Aber auf der anderen Seite, seine Gestalt ist wirklich eine Persönlichkeit, die Bücher füllt. Sein Leben ist ein sehr bewegtes Leben. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Er hätte nämlich in ein paar Tagen Geburtstag. Er ist nämlich an einem 13. Juli geboren. Und vor ja fast 400 Jahren, nämlich 1527, also in ein paar Jahren, in 3, 4 Jahren, feiert er dann seinen 400. Geburtstag. 13. Juli 1527. Sein Todesdatum liegt irgendwann 1608. Es ist nicht ganz genau bekannt, wann er starb, an welchem Datum er starb, aber sein Geburtsdatum ist bekannt. Er wurde also ungefähr 80, 81 Jahre alt, was ja durchaus ein stattliches Alter ist. Man hat in einer Zeit gelebt, in der Seuchen und Pestilenz und alle möglichen anderen Krankheiten ja ebenso wüteten. Und insofern, da ein so hohes Alter erreicht zu haben, zeugt zumindest mal von einem starken inneren Projekt, würde ich mal sagen, das ihn auch äußere Widrigkeiten gut überstanden ließ. Ja, geboren ist er in die Ära der Tudors. vor allen Dingen in eine Zeit, die vielleicht einigen unter euch geschichtlich bekannt ist. Es ist die Zeit von Heinrich dem VIII. Und Heinrich der VIII., der ja seine Frauen, seine sechs Ehen, dafür ist er bekannt, man sagt, die eine Ehe wurde annulliert, die andere wurde hingerichtet, die dritte starb im Kindbett und so weiter und die letzte überlebte ihn schließlich. Also die sechs Ehen von Heinrich dem VIII., die glaube ich, die sind bekannt oder sind so ein Merkmal dieser Zeit. Dafür ist er wohl berühmt geworden und mehr berüchtigt, würde ich sagen. Aber nicht nur das, es ist auch eine Zeit, in der auch weil er ja eben diese Probleme hatte mit seiner ersten Frau, Katharina von Aragon, die ihm keinen männlichen Nachkommen bescherte, so wie er sich das wünschte, diese Geschichte führte eben zu etwas, was England in eine, ich würde mal sagen, in eine große Reform führte. Denn er beschloss sich aus diesem Grund vom Papsttum, von der katholischen Kirche loszusagen. Das hatte natürlich den Vorteil, dass er sich zum Oberhaupt seiner eigenen Kirche machte. Das war dann die Gründung der anglikanischen Kirche. Und diese Gründung der anglikanischen Kirche ist natürlich etwas, was in dieser Zeit im Zuge der Reformation, die ja überall in Europa in dieser Zeit grassierte, auch etwas, was die katholische Kirche vor Ort schwächte, führte zu einigen politischen Umwälzungen. Vor allen Dingen aber auch konnte sich Heinrich der VIII. An den Enteignungen der Klöster und so weiter natürlich auch gütlich tun. Aber das soll uns nur am Rande beschäftigen. Wichtig ist, dass wir verstehen, in welche Zeit John Dee geboren wird, eine Zeit großer Umbrüche, gerade auf spiritueller und religiöser Ebene. Man kann sagen, so wie ich seine Biografie, als ich sie studiert habe, ist mir immer wieder der Gedanke gekommen, er hat ungeachtet dieses ganzen Hin und Her, dann kommt die Reformation, dann kommt wieder die Gegenreformation. Er hat versucht, immer seinen Kurs beizubehalten. Und sein Kurs ist nicht ganz einfach. Ne? Er hat eine ganz, ganz klare und starke Mission gehabt und die sah er natürlich als Gelehrter in den Themen, die ihn beschäftigten. Und das waren von Anfang an, ich würde mal sagen, vor allen Dingen die Mathematik, wobei man Mathematik in der damaligen Zeit nicht verwechseln sollte mit dem, was wir vielleicht heute jetzt unter Mathematik verstehen. Mathematik galt als Schlüssel zum Verständnis des Kosmos. Wer die Mathematik verstand, wer die Zahlen verstand, wer die Gesetzmäßigkeiten vor allen Dingen der Geometrie verstand, damit hatte er sich sehr beschäftigt, vor allen Dingen mit euklidischer Geometrie. Dem stand irgendwo auch eine Art von Wissen offen, das kosmische Zusammenhänge begriff. Das war in der damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches. Wir leben ja in einer Zeit, in der das wissenschaftliche Denken, also das Denken rein auf nach Ursache und Wirkung und nach Kausalitäten, gerade so langsam an Fahrt aufnimmt. Er ist in einer Zeit geboren, in der die Renaissance noch sehr stark geprägt war von der Vorstellung des Hermetismus, der hermetischen Philosophie, wie wir sie ja schon kennengelernt haben. Und aber andererseits auch Gegenstimmen auch immer deutlicher wurden. Einerseits Philosophen wie Francis Bacon beispielsweise, der dann auf den Plan tritt und sich fast schon angewidert zeigt von der Spekulationsfreude der hermetischen Philosophen und der Renaissance-Philosophen, der also ein neuen Wind hineinbringt. Und in diesem Spannungsverhältnis, muss man sich vorstellen, ist auch John Dee zu finden. Ja? Und gerade sein ganzes Leben, er wird in eine Zeit hineingeboren, die noch sehr offen ist für dieses Denken, das magische Denken, sage ich es mal. Und gegen Ende seines Lebens nimmt die andere Form des Denkens immer mehr Gestalt an und findet immer mehr Fürsprecher. Und in dieser Zeit ist er natürlich jemand, der mit seiner Art und Weise zu denken durchaus auch für Kontroversen gesorgt hat. Gerade, wie gesagt, in den letzten Jahren seines Lebens, aber auch schon vorher, das liegt jetzt weniger mit seiner Beschäftigung, mit okkulten Dingen hat weniger mit der Beschäftigung mit okkulten Dingen zu tun, sondern er hat einfach auch eine Persönlichkeit gehabt, die sehr stark beseelt war von einer inneren Mission Und das hat ihm natürlich auch Widerspruch und vor allen Dingen Widerspruch hat vor allen Dingen Widerspruch hervorgerufen und vor allen Dingen auch Neider auf den Plan gerufen, weil er gerade unter Elisabeth I. ja auch ein Vertrauter der Königin gewesen ist. Er hatte das Privileg damals als Astrologe das Krönungsdatum der Königin zu bestimmen. Das wurde ihm dann auch später vorgehalten. Also er war immer wieder auch als Persönlichkeit natürlich, geriet er immer wieder in Verruf und er musste Zeit seines Lebens auch immer gegen die Gerüchte, gegen Gerüchte ankämpfen. Er wäre ein Erzzauberer und ja, was wir ja schon gehört haben von vielen anderen, die vor ihm da waren, Agrippa von Nettesheim und so weiter, die hatten alle ähnliche Probleme. Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, sie alle mussten sich immer wieder auch gegen den Vorwurf zur Wehr setzen, eigentlich im Grunde genommen Ketzer zu sein. In der Zeit von John Dee, die ja dann auch geprägt wird von der aufkeimenden Hexenverfolgung oder dem Neuaufflammen der Hexenverfolgung auf dem Kontinent, aber auch in England, war es natürlich besonders brenzlig. Aber first things first, und ich würde mal sagen, wir beginnen nochmal an seinem Anfang. Geboren also als John Dee am 13. Juli 1527. Der Vater war ein wohlhabender Höfling und das Ganze, die Geburt geschah in London. Allerdings stammt seine Familie aus einem alten walisischen Adel, was ich nicht ganz unerheblich finde. Er hat sich später vor allen Dingen auch mit diesem keltischen Erbe aus Wales immer wieder identifiziert. Die Geschichte um König Artus und was auch König Artus symbolisch bedeutet, ist etwas, was er vor allen Dingen in der Zeit als Berater der Königin immer wieder hat einfließen lassen. Vielleicht sah er sich selbst auch so wie eine Art Merlin, ja, also eine Art Zauberer. Merlin ist ja der Berater von König Artus gewesen. Das ist zumindest ein Bild, das mir so auftauchte. Diese Verwurzelung in dieser walisischen Tradition, auch wenn er in London geboren wurde. Und ich habe keine Hinweise gefunden, ob er sich wirklich Zeit seines Lebens länger auch mal dort aufgehalten hat in Wales. Er hat aber immerhin vor allen Dingen sich auch mit Irland beschäftigt, mit irischer Mythologie, mit walisischer Mythologie. Also er war einer, der sich auf alle Fälle in diese Richtung orientierte und vieles von dem, was er wahrscheinlich in seinem Werk verarbeitet hat, ist auch gespeist von diesen alten Traditionen. Da kommen wir dann noch drauf, wenn wir über seine Rolle als Astrologe und als Berater und Vertrauter der Königin sprechen. Ja, in jedem Fall, sein Vater schickt ihn 1542 auf die Universität nach Cambridge. Und da beginnt er sich zunächst einmal für Logik und Mathematik zu interessieren. Aber schon sehr früh wird klar, dass er mehrfach begabt ist, wie es gerne heißt. Wir würden heute sagen, er ist ein Polymath, also einer, der sich nicht auf ein bestimmtes Themengebiet festlegen lässt, sondern der gerne verschiedene Themengebiete bedient. Und er macht dann 1548 dann bereits seinen Magisterabschluss und schreibt sich dann an die berühmte Universität in Leuven ein. Ja, dort und dann später in Antwerpen wird er dann als fahrender Gelehrter bekannt. Und fahrender Gelehrter, das ist eine ganz interessante Bezeichnung, wie ich finde. Denn das war in der damaligen Zeit sehr üblich. Also ein richtiger Renaissance-Gelehrter, der war unterwegs. Der saß nicht zu Hause in seinem Kämmerchen und hat vor sich hin studiert. Das hätte, glaube ich, John Dee ganz gerne getan und später hat er das auch gerne getan. Und hat dort auch wirklich einen Ort geschaffen. Mortlake war der Ort, an dem er sich später vor allen Dingen aufgehalten hat. Das ist in der Nähe von London. Aber in seiner Zeit, in seinen jüngeren Jahren, hat er sich wirklich auf Fahrt begeben, hat umfangreiche Reisen unternommen. Und das bedeutete auch, dass er sich immer wieder mit anderen Intellektuellen seiner Zeit getroffen hatte zu einem Austausch. Man tauschte sich aus Und er war das war einfach in der Renaissance üblich, so erwarb man Wissen, ne? Und vor allen Dingen wollte man sich eben unmittelbar mit wissenschaftlichen und philosophischen Gedanken anderer Provenienz beschäftigen. Auch nutzte er war damals offensichtlich schon Bibliomanen. Er hat ja später eine großartige Bibliothek dann in Mortlake aufgebaut, aber schon damals, als er rumreiste, erwarb er das eine oder andere Buch. Und man muss sich ja vorstellen, in der damaligen Zeit, dass Bücher ja wirklich unfassbar kostbar gewesen sind. Ja. Also eine Bibliothek zu besitzen, das war nicht so etwas wie wir heutigen, ein paar Regale uns aufstellen, wir kriegen mal schnell ein paar tausend Bücher zusammen. Aber in der damaligen Zeit waren ja Bücher unfassbar teuer. Ne? Klar, sie wurden schon gedruckt und nicht mehr nur mit Hand geschrieben, obwohl es immer noch einige seltene Exemplare von Manuskripten natürlich auch gab, die man gerne erwarb und die man sich auch gerne von einem Gönner schenken ließ oder spenden ließ oder stiften ließ. Aber immerhin, die Bücher waren teuer und sie zu sammeln war natürlich auch eine große Leidenschaft. Und John Dee war einer, der wirklich eine großartige Bibliothek aufgebaut hat. Eine Bibliothek, die größer war als die Bibliotheken der Universitäten seiner Zeit. Man sagt, sie umfasste über 4000 Bände. Das ist, wie gesagt, enorm für die Verhältnisse der damaligen Zeit. Und ja, wie gesagt, das zog natürlich dann später, als er vor allen Dingen in Mortlake sich selber platzierte, zog natürlich wiederum Gelehrte aus aller Welt an. Ja, man ging dann tatsächlich auch dorthin, wo der Gelehrte mit seinen Büchern saß und studierte dort dann, wie in einer richtigen Bibliothek, dann die entsprechenden Folianten. Ja, also das war natürlich auch eines. Also er reiste durch Europa, um eben zum Beispiel den Bestand seiner Bibliothek aufzubauen, aber auch um seine wissenschaftlichen, und das hieß in der damaligen Zeit vor allen Dingen, seine magischen Kenntnisse zu vertiefen und auch sein Netzwerk aufzubauen. Er war wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Um mal vielleicht so ein paar Namen zu nennen, mit denen er sich, mit denen er in Kontakt kam, da waren unter anderem Cardano, ein italienischer Mathematiker, Arzt und Astrologe, ist da zu erwähnen. Einer der bedeutendsten Mathematiker der Renaissance in der damaligen Zeit. Tycho Brahe zum Beispiel, der dänische Astronom und Alchemist, war eine Station auf seinen Reisen. Er lernte zwar Nikolaus Kopernikus nicht persönlich kennen, aber seine Werke, vor allen Dingen das Werk De Revolutionibus Orbium Coelestium, in dem Kopernikus das heliozentrische Weltbild, Modell des Sonnensystems, vorstellte. Das beeinflusste ihn sehr, sehr stark. Also er beschäftigte sich auch mit den Astronomen seiner Zeit, studierte deren Werke, und das beeinflusste ihn überhaupt in seiner spirituellen Weltsicht vor allen Dingen. Ja, über Paracelsus diskutierte er mit anderen. Das war auch kein Zeitgenosse mehr von ihm. Naja, sagen wir mal so, Paracelsus starb 1541 und als er unterwegs war, das war dann eben so ab 1548, da war Paracelsus schon verstorben, aber seine Erben gewissermaßen, mit denen hatte er sich über ihn unterhalten, das beeinflusste ihn auch sehr. Und natürlich war er vertraut zumindest mit dem Werk von Agrippa von Nettesheim, der ihn auch sehr, sehr stark beeinflusste. Auch den lernte er nicht mehr persönlich kennen, aber er traf Anhänger von Paracelsus und Schüler von Agrippa und Schüler von Agrippa natürlich auf seinen Reisen. Und dadurch kam er unmittelbar in Kontakt mit diesem Wissen. Agrippa von Nettesheim, wir haben ja darüber schon eine Episode gemacht mit seiner De Occulta Philosophia, das Standardwerk der Renaissance-Magie, ganz, ganz starker Einfluss auch auf John Dee. Ja, wen lernte er kennen noch? Giordano Bruno, über den hier noch eine Episode aussteht, Philosoph, Mathematiker und Astronom, der für seine Theorien über das unendliche Universum und die Pluralität der Welten bekannt ist und dafür nun auch auf dem Scheiterhaufen sterben musste in Rom 1600. Ja, aber sehr, wahrscheinlich trafen sie sich in Prag und möglicherweise, als Giordano Bruno in England war, hörte er dessen Vorträge. Also das heißt, das war ein ganz, ganz starker Einfluss. Und ja, hat natürlich auch weltliche Fürsten kennengelernt, die tief in diese okkulten Geschichten eingetaucht waren. Wilhelm der Vierte von Hessen-Kassel beispielsweise ist dazu erwähnen, der ein deutscher Landgraf gewesen ist und auch ein Förderer der Astronomie und die ihm unterstützte und ihm auch den Zugang zu seiner umfangreichen Bibliothek und zu seinen astronomischen Instrumenten ermöglichte. Und natürlich Maximilian der Zweite von Habsburg und selbstverständlich natürlich auch Kaiser Rudolf der Zweite, den er natürlich in Prag besuchte. Darüber erfahrt ihr gleich noch mehr. Das lief nicht ganz so, wie sich John Dee das vorstellte, aber auf alle Fälle war das eine wichtige Begegnung. Also man kann sagen, so insgesamt John Dee war gerade durch seine Reisen ungewöhnlich gut vernetzt, war also wirklich ein Kontaktathlet, hat sein Netzwerk über ganz Europa ausgespannt, er traf die bedeutendsten Wissenschaftler seiner Zeit, Philosophen und auch Alchemisten seiner Zeit, hatte also viele Begegnungen und ja, das nährte natürlich alles seine eigenen wissenschaftlichen und magischen Ideen. Und festigte aber auch zugleich seinen Ruf als einer der führenden intellektuellen Köpfe der Renaissance. Und ja, man kann also mit Fug und Recht behaupten, er war ein fahrender Gelehrter seiner Zeit, ein Idealtyp des Gelehrten. Und als er dann 1550, da war er dann in Paris zum Beispiel, da hielt er auch Vorlesungen, auch dadurch stärkte er seinen Ruf. Vorlesung über Euklid ist das gewesen. Und als er dann 1551 zurückkehrte, war er natürlich auch schon ein Name. Und er unterrichtete keinen geringeren, wird erwähnt als Robert Dudley. Robert Dudley, der erste Earl von Leicester, der ja später ein enger Vertrauter und Favorit der Königin Elisabeth gewesen ist. Vielleicht habt ihr von ihm schon mal gehört. So politisch bekannt ist er eigentlich als Militärstratege, aber er war auch ein Förderer der Künste und Wissenschaften und war vor allen Dingen so ein Garant der Stabilität und der Macht im elisabethanischen England. Und ja, gerade seine gute Beziehung zur Königin und sein einflussreicher Hof machten ihn überhaupt zu so einer der einflussreichsten Personen der damaligen Zeit. Es wird ja ihm wieder nachgesagt, dass er eine romantische Beziehung sogar zu Elisabeth der Ersten pflegte. Ob das eine Unterstellung ist oder ob das der Wahrheit ist, weiß man nicht so ganz genau, ob da wirklich eine Liebesaffäre war oder ob das eher platonisch gewesen ist. Aber das soll uns jetzt an dieser Stelle gar nicht bekümmern. Wichtig ist, dass John Dee eben wirklich hochrangige Menschen am Hofe der Königin bediente und unterrichtete und daher wirklich einen sehr, sehr guten Namen hatte. Ja, aber dieser walisische Gelehrte, nennen wir ihn jetzt einfach mal so, beschäftigte sich natürlich neben seiner Mathematik und seiner Geometrie eben auch mit Magie und Alchemie. Und damit war er natürlich vor allen Dingen geprägt von der hermetischen Philosophie. Ich erinnere nochmal an die Hermetik, wie sie begründet wird vom sagenumwobenen Hermes Trismegistos, der manche sagen, ein Zeitgenosse von Moses gewesen sein soll. Auch über ihn habe ich ja bereits eine Sendung gemacht. Ja, auf denen, wie gesagt, wichtige Prinzipien, ja, die sogenannten hermetischen Prinzipien zurückgeführt werden. Beispielsweise eben das berühmte wie oben, so unten, das vielleicht noch in euren Ohren klingt. Aber er war einer, der sehr stark an diese Vorstellungen glaubte, also an Vorstellungen, die zum Beispiel eben mit metaphysischen Ideen zusammenhängen, dass es so etwas gibt wie ein Verhältnis zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos. Ja, ich fasse das mal hier zusammen. Das magische Denken, dem war er damit vertraut, das im weiten Teilen sich auf die Idee bezieht, dass es dass der Mikrokosmos, also die Welt der Menschen oder wir Menschen selbst, eine Spiegelung des Makrokosmos sind, in dem die göttliche Ordnung verschlüsselt ist, die Welt der Planeten, der Astrologie, ist alles makrokosmisch, die Bewegung der Planeten, während wir Menschen gewissermaßen da eingebettet sind und eine Entsprechung des Makrokosmos sind. Mikrokosmos und Makrokosmos entsprechen sich wie oben so unten. Und wer diese Verbindung erkennt in Form der Korrespondenzen, die es zwischen dem Oben und dem Unten gibt, der wird Magier sein. Und das Bild des Magiers war eben jetzt nicht das Bild eines Menschen, der das nur zum reinen Machterhalt getan hat. Das wurde den Menschen dann später, die sich in diese Richtung beschäftigten, ja oft unterstellt. Zauberer, die ja im Grunde genommen die magischen Künste nur nutzen, um ihre Macht auszubauen oder gar die Autorität in Frage zu stellen. Das wird dann später ein bisschen zum Verhängnis vieler Menschen, die sich in diese Richtung bewegen. Aber der Magier war erst einmal der Herr über die Natur. Das haben wir auch schon bei Agrippa von Nettesheim gehört. Und ich denke, dass wir hier in einem Bereich sind, dass wir hier einen Mann haben, der das also in Reinform verkörpern wollte. Ja, also diese ganze Philosophie der Entsprechungen, das Denken in Korrespondenz, das analoge Denken, das magische Denken. In dieser Welt lebte John Dee. Und er selber glaubte wirklich stark daran, dass er auf diese Art und Weise die Welt nicht nur besser verstehen kann, sondern auch verändern kann. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen dem Mystiker, der dieses Wissen sich aneignet, weil er dadurch ein besseres Verständnis der Welt und von sich selbst vielleicht erringen möchte. Das kann aber auch im stillen Kämmerlein tun, brütend über den Folianten. Und vielleicht sogar als Eremit in der Einsamkeit. Während der Magier im Gegensatz zum Mystiker auch die Mission hat, sein Wissen so einzubringen, dass dadurch die Welt verändert werden kann. Und so einer war John Dee. Der sah sich also nicht als einer, der im Elfenbeinturm seine Experimente macht, sondern der das Ganze deshalb bewerkstelligt, um einen Einfluss auf die Welt auszuüben. Und das ist natürlich auch der Hintergrund, warum er später als Berater der Königin sich auch in die Politik eingemischt hat. Ja, und das Ganze natürlich vor dem Hintergrund einer stark vom Hermetismus und vom Neuplatonismus, Neoplatonismus geprägten Weltsicht. Also man könnte sagen, in ihm verwirklicht sich auch etwas, was vielleicht andere Gelehrte seiner Zeit sich nicht so zugetraut haben oder nicht so gewagt haben oder vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatten dazu, auch wenn sie es gewollt hätten, nämlich wirklich Einfluss zu nehmen auf das Weltgeschehen. Diese Position hatte John Dee später und auch das, muss man ja auch sagen, hat ihm sicherlich nicht nur Freunde zugetragen. Schauen wir nochmal ganz kurz, was so seine Quellen sind. Er nannte seine Magie die Magia Naturalis, die natürliche Magie, ist natürlich ganz stark geprägt, auch von einem Denken, wie es dann auch später Agrippa von Nettesheim oder vor ihm Agrippa von Nettesheim schon formulierte. Und er grenzt diese Magia Naturalis natürlich ab, und das ist er seiner Zeit schuldig, von aller Magie, die nur auf negative Einflussnahme aus ist, Schadenszauberei, Hexerei oder wie auch immer, das gab es in der damaligen Zeit schon. Das alles ist etwas, was er natürlich ablehnt. Für ihn ist die Magia Naturalis die reine und wahre Form der Magie, die dem Gelehrten gut zu Gesichte steht. Wichtig aber auch, Wissen und all das Wissen, das er sich angeeignet hat im Laufe seines Lebens, ist nicht nur eben zur Selbstdarstellung da, sondern auch, um die Welt zu verändern. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Er macht also alles, um letztendlich die Welt zu verbessern, könnte man kurz gefasst. Seine Quellen, ich habe es schon erwähnt, oder seine Inspirationen sind Giordano Bruno in erster Linie. Der war von 1583 bis 1585 in England unterwegs. Und das ist eine Zeit, in der er ihn vielleicht auf Vorträgen hat gehört. 1588, als John Dee selbst in Prag war, hat er ihn vielleicht auch dort persönlich kennengelernt. War aber eine ganz, ganz wichtige Figur in seinem Leben. Eine großartige Inspiration. Wenn man vielleicht Giordano Bruno in wenigen Worten zusammenfasst, dieser Gedanke des unendlichen Universums, ne, der ihm ja auch später den Vorwurf der Ketzerei und damit auch den Tod auf den Scheiterhaufen einbrachte, war vielleicht so etwas, was ihn auch begeisterte. Über Giordano Bruno werden wir natürlich noch eine Sendung machen, deswegen vielleicht lassen wir es mal hier bei dem Hinweis, dass Giordano Bruno ein wichtiger Einfluss auf ihn war. Weitere Persönlichkeiten, einer, über den wir schon gesprochen haben, Pico della Mirandola, war wohl sehr wichtig, der ja neben dieser Vorstellung, dass der Mensch der Mittelpunkt des Universums sei, natürlich auch über ihn haben wir ja schon eine Sendung gemacht, auch sich wiederum mit seinen Vorstellungen über die Art und Weise, wie der Mensch im Universum platziert ist, auch den Vorwurf der Häresie auf sich zog. Der war eine wichtige Quelle, vor allen Dingen, weil Pico della Mirandola auch die Kabbalah verstärkt einbrachte, also die jüdische Geheimlehre, die er dann zu einer Art christlichen Kabbalistik umformte. Das war ein ganz, ganz wichtiger Einfluss. Aber wahrscheinlich der wichtigste Einfluss war Marsilio Ficino und seine Arbeiten, weil Marsilio Ficino, über den wir noch nicht gesprochen haben, auch der verdient eine eigene Sendung, gründete ja unter den Medici im 15. Jahrhundert die Platonische Akademie in Florenz. Und sein großer Verdienst im Rahmen der Geschichte des Okkulten ist die Wiederbelebung eben der Akademie Platons und vor allen Dingen die Übersetzung des Corpus Hermeticum. Er hat die Texte Platons übersetzt, was ja schon wichtig war, aber er hat das Corpus Hermeticum ins Lateinische übersetzt. Und das ist natürlich das Corpus Hermeticum, das sind die Schriften, in Anführungszeichen, des Hermes Trismegistus, und damit wird den Gelehrten der damaligen Zeit zum ersten Mal die Urschriften der Hermetik zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich etwas, was John Dee sicherlich sehr faszinierte. Er besaß, das wissen wir, mehrere Ausgaben des Corpus Hermeticum, und damit hat er natürlich dafür gesorgt, dass er genügend Stoff hat, um sich da hinein zu vertiefen. Ein weiterer wichtiger Einfluss ist Agrippa von Nettesheim mit seiner Occulta Philosophia. Die wurde ja erst 1534 veröffentlicht, also kurz bevor Agrippa starb. Agrippa starb 1535. Also das Leben der beiden Männer überschnitt sich, aber sie haben sich nicht persönlich kennengelernt. Ich habe es schon erwähnt, wahrscheinlich hat er Schüler kennengelernt. Und dieses Werk, über das ich auch schon gesprochen habe, gilt ja als das Sammelwerk der hermetischen Strömungen der damaligen Zeit. Und was ihn wahrscheinlich vor allen Dingen begeistert haben wird, ist, dass er selbst, der ja sich für Mathematik und Geometrie so stark interessierte, einen Geistesverwandten vorgefunden hat in Agrippa, der ebenfalls die Mathematik als den Schlüssel, als das Instrument zur Ausübung praktischer Magie gesehen hat. Und das müssen wir immer wieder auch bei John Dee denken. John Dee war in erster Linie ein Praktiker. Er wollte die Dinge in die Praxis umsetzen. Ja? Also die hermetische Tradition nicht nur als Philosophie sehen, als Geistesgebäude, sondern wirklich als Anleitung zu ganz konkreten alchemistischen Experimenten. Das war ihm sein wichtigstes Anliegen. Es gibt noch einen anderen Mann, der mir vorher noch nicht so geläufig war, der ihn auch beeinflusst hat, vor allen Dingen bei der Entwicklung der Idee einer Magia Naturalis. Das war Roger Bacon, der lebte aber bereits im 13. Jahrhundert und dessen Schriften haben ihn offensichtlich auch beschäftigt. Name, der mir nicht so geläufig ist, werde ich mich sicherlich auch mal hinein vertiefen, könnte interessant sein. Ja, Das sind also seine Einflüsse gewesen. Und wenn man jetzt mal weitergeht, dann kommen wir auch in eine Zeit, in der auch bereits Gegenstimmen vorhanden waren. Stellen wir uns diese Renaissance-Magier vor, wirklich als Menschen, die tendenziell eher in alle Richtungen sich erlauben zu denken, zu forschen, zu experimentieren, die im Grunde genommen wirklich davon überzeugt sind, dass wenn sie einen universellen Schlüssel finden, dass dadurch alles Wissen, das sonst disparat und verstreut und als nicht zusammenhängend verstanden wird, dass du mit einem universellen Schlüssel dieses Wissen gewissermaßen für alle aufgeschlossen werden kann und die Zusammenhänge von allem mit allem bekannt werden. Also dieses berühmte Denken in Analogien, das in der damaligen Zeit vom Mittelalter her bis in die Renaissance rein wirklich die Art und Weise war, wie man versucht hat, Zusammenhänge herzustellen. Das wird nun nach und nach abgelöst. Also denkt jetzt mal an Signaturlehre, beispielsweise bei Paracelsus, ne? Also was weiß ich, du kannst der Gestalt der Pflanze ansehen, wofür sie gut ist. Bestes Beispiel, die Walnuss hat die Form, also wenn du sie aufbrichst, ne, die Frucht im Inneren der Walnuss hat die Form eines Gehirns, also ist die Walnuss gut für das Gehirn beispielsweise. Ja, so ganz vereinfacht gesprochen. Das ist natürlich eine Form von Denken, die nicht wissenschaftlich ist, weil das Denken der Wissenschaft und die keimt eben langsam auf. Wir sind also im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert. Es wird langsam, aber sicher, Entschuldigung, langsam, aber sicher nimmt das wissenschaftliche Denken immer mehr Gestalt an. Eine Galionsfigur im englischsprachigen Bereich war sicherlich Francis Bacon, der seine Nova Atlantis geschrieben hat. Nova Atlantis, Francis Bacon lebte 1561 bis 1626. Der wettete ganz stark in seiner technischen Utopie Nova Atlantis gegen die Spekuliererei der Renaissance-Gelehrten, die sich eben auf Hermetik, Hermetismus, Neuplatonismus berufen haben und stellt die reine Kausalität in den Vordergrund. Das, was dann später das wissenschaftliche Denken besonders stark geprägt hat, ne? Ursache und Wirkungsdenken, ne? Das Ganze ist sehr technisch orientiert und wenn wir Nova Atlantis, wenn ihr das euch mal zu Gemüte führt, dann werdet ihr feststellen, auch wenn das mit Atlantis zu tun hat, es ist das neue Atlantis und da gibt es zum Beispiel auch einen Tempel Salomones, aber der ist dann eben nicht mehr ein spiritueller Ort, sondern das ist so eine Art Universität, ja, in der ja, wie so eine Hochschule für Technik, in der tatsächlich, und das ist wiederum das Spannende dran bei Francis Bacon, in der Pläne für Fahrräder, Mikrofone und Flugzeuge entwickelt wurden. Und zwar lange bevor man über solche Dinge nachdachte. Ne? Also Francis Bacon nimmt hier schon so ein bisschen den Fortschritt späterer Jahrhunderte voraus. Das ist schon ganz interessant. Aber es ist eben eine völlige Abkehr von allem magischen, okkulten hin zur kristallklaren Wissenschaft mit dem Ursache- und Wirkungsdenken an vorderster Front, also die Kausalität. Ja, und währenddessen, was macht John Dee? Irgendwie total unbeeindruckt von aller Kritik. Ja, er ist dann mittlerweile hauptsächlich in England angesiedelt. Erst einmal kehrt er nach England zurück. Bleibt dort und baut in Mortlake seine Bibliothek auf. Und Bibliothek war in der damaligen Zeit nicht nur Bücher, sondern das verstand man auch so als ein Hort von interessanten Artefakten. Er sammelt Altertümer, ja, das ist etwas, was man auch dort anfinden konnte. Irische Stammbäume heißt es und alte Siegel. Er soll sogar ein paar Bilder von Albrecht Dürer besessen haben und einige Skizzen von Leonardo da Vinci. Und baut natürlich auf seinem ständig sich erweiternden Landsitz in Mortlake auch ein Laboratorium ein, in dem er Experimente, mechanische Experimente, natürlich aber auch alchemistische Experimente unternimmt. Man muss dazu sagen, er war aber auch ein Pragmatiker und hat nicht nur einfach sich so mit okkulten und geheimen Dingen beschäftigt, sondern er hat zum Beispiel auch an der Verbesserung von Navigationsinstrumenten gearbeitet. Das war ein besonderes Anliegen. Das hat etwas mit seiner politischen Mission zu tun. Aber eben auch natürlich Alchemie. Und er experimentierte mit magischen Spiegeln und magischen Laternen, entwarf Kryptogramme und sogenannte Weltzeichen. Da hören wir noch gleich mehr davon. Er hat nämlich ein Weltzeichen entwickelt. Und unter Weltzeichen versteht man so ein Symbol, ein Zeichen, in dem, wie ich gerade geschildert habe, alles Wissen, wenn man dieses Zeichen versteht, sich alles Wissen ineinander fügt. Und du sozusagen einen Universalschlüssel hast zur großartigen Weisheit der Welt. Ja, ich zitiere jetzt mal aus einem, aus einem Buch, in dem ich, aus dem ich mich vor allem biografisch bedient habe. Und ich möchte aber diesen Absatz fand ich sehr treffend, nämlich wie er seine Bibliothek begründet hat. Das Buch ist von Michael Cooper, John Dee und der Engel vom westlichen Fenster im Verlag Clemens Zerling erschienen. Und das enthält ein paar Aufsätze über John Dee und wie ich finde auch eine sehr, sehr präzise, zusammenfassende Biografie. Also wenn ihr euch da ein bisschen weiter schlau machen wollt, dann ist das sicherlich eine gute Adresse dafür. Da schreibt er: Dee war der verzehrenden Jagd nach dem Absoluten und nach Erkenntnisgewinn streng ergeben. Seine fieberhaften Aktivitäten gingen gleichzeitig in alle nur erdenklichen Richtungen. Von früh bis spät beschäftigte er sich mit Geographie, Magie, Medizin, Philosophie, Mathematik und anderen geistigen Bereichen. Dass der Tag nur 24 Stunden hat, empfand er als belastend. Viel Zeit verbrachte der rastlose Mann in seiner umfangreichen Bibliothek. Mit großer Ausdauer studierte er die Schriften von Aischylos, Euripides, Sophokles, Seneca und Plutarch, neben Texten Homers, Ovids und Herodots. Natürlich darf Ovid nicht fehlen. Er besaß eine Abschrift des Koran, mittelalterliche Manuskripte sowie viele Bücher von Luther und Calvin. Die magischen Werke des so bedeutenden Ramon Lull, Albertus Magnus, Roger Bacon, Paracelsus und Trithemius nahmen einen großen Platz ein. Kein Wunder, dass Frances Yates, eine Frau, die sich sehr um eine Biografie von John Dee bemüht gemacht hat, sodass Frances Yates zu dem Schluss kommt, die ganze Renaissance befand sich in dieser Bibliothek. Ja. Seine Bibliothek, sein Laboratorium war ein echter Anziehungspunkt und von nah und fern kamen Philosophen, Gelehrte zu ihm, um sich mit ihm auszutauschen, aber auch um dort nach Weisheit zu suchen. Ja, also ein sehr, sehr spannender Ort muss das gewesen sein. Wie gesagt, sagen wir mal so um die 4000 Bücher und Manuskripte waren dort, also Michael Cooper schreibt ja auch, eine wahre Wunderkammer der Gelehrsamkeit. Weil man sich eben immer auch vorstellen musste, dass er da nicht nur Bücher hatte, sondern eben auch so manche skurrile Artefakte. Ein Artefakt ist so wichtig, dass es, zwei Artefakte sind so wichtig, dass sie heute ausgestellt sind im Nationalmuseum in London. Dort findet ihr noch zwei bedeutende Artefakte von John Dee, die dort ausgestellt sind. Ja, also, in Mortlake entsteht so ein Zentrum der okkulten Gelehrsamkeit und es heißt sogar, dass nicht nur Philosophen, Dichter, Gelehrte ihn besuchen kamen, sondern eben auch hin und wieder die Königin höchstpersönlich. Ja, also die machte sich tatsächlich auf, um John Dee höchstpersönlich und selbst zu besuchen. Immerhin war er ja dann später dann auch vor allen Dingen Berater, Philosoph und Astrologe der Königin. Bevor allerdings Königin Elisabeth Königin wurde, war er zum ersten Mal so richtig unter Beschuss. Und zwar damals herrschte Königin Maria und er war ja durchaus auch ein Mann mit Mission und wir wissen nicht ganz genau, was dort vorfiel, aber auf alle Fälle hatte erstens Königin Maria dazu überreden wollen, so eine Art Nationalbibliothek aufzubauen. Das war vielleicht auch so sein Ansinnen, warum er so viele Bücher sammelte. Und das scheiterte, dieses Projekt, weil einfach kein Geld in der damaligen Zeit da war. Ne? Und auf der anderen Seite wir wissen ja, Heinrich der VIII. Hat ja schon damit begonnen, die Klöster zu plündern und auch viele Schätze einfach sich anzueignen. Vieles wurde offensichtlich auch zerstört. Und John Dee wollte in der damaligen Zeit wirklich, dass vielleicht einiges der Wissen, was in den Klöstern ja auch aufbewahrt wurde, in jedem Fall überleben darf. Und wollte eben so etwas wie eine Art Sammlung von Schriften und Artefakten und Monumenten erwirken. Das, wie gesagt, scheiterte an dieser Stelle, weil es eben keine Mittel gab dazu, ja, diese Wissensschätze eben einfach zu sammeln. Auch die Gründung einer Art Nationalbibliothek scheiterte. Und und zum anderen war auch ein Problem, er scheint irgendwie mit seinen astrologischen Künsten in den Vordergrund getreten zu sein und sich dadurch den Verdacht der Majestätsbeleidigung und der Hexerei zugezogen zu haben. Es ist nicht hundertprozentig geklärt, was da vorgefallen ist. Vielleicht hat er irgendwelche Prognosen gemacht, astrologische, die der Obrigkeit nicht so genehm waren. Auf alle Fälle bezichtigte man ihn der Majestätsbeleidigung und er musste eine kurze Zeit im königlichen Gefängnis verbringen. Also da merkt man schon, man konnte ganz schön, es war ganz schön riskant als Magier in der damaligen Zeit aufzutreten. Das war immer ein Wabonspiel, immer irgendwo auf eine Gratwanderung. Und wenn du halt nicht das lieferst, was man hören wollte, dann konnte es durchaus sein, dass du dann eingesperrt wurdest. Also eine ganz interessante Sache. Er hatte also deswegen vielleicht bei seinem Image so ein bisschen angekratzt in der damaligen Zeit. Also bei Königin Maria hatte er nicht so großen Erfolg. Aber dann kommt eben Elisabeths Thronbesteigung. Das war 1558. Und da durfte er als bekannter Astrologe und Mathematiker das Datum für die Krönung nach astrologischen Maßgaben festlegen. Und das war natürlich eine große Ehre. Also in dem Sinne war er dadurch natürlich auch wieder rehabilitiert und er blieb dann eben auch ganz lange Zeit ein sehr einflussreicher Ratgeber für Königin Elisabeth. Und da kommen wir in den Bereich, wo er sich politisch engagierte. Gerade die Außenpolitik war ihm wichtig. Es ist ja die Zeit, in der vor allen Dingen Spanien als Großmacht gegen England sich stellt. Er setzt sich sehr stark dafür ein, eine starke britische Flotte aufzubauen, um eben eine Waffe gegen die Spanier zu haben. Und natürlich auch Übersee wird interessant. Die Entdeckung Amerikas, die neuen Welten, auch da wollte er natürlich, da ging sein Herz auf, wir haben es schon gehört, Navigationsinstrumente hat er versucht zu verbessern und zu erneuern. Er war also wirklich ein Enthusiast für die Eroberung neuen Territoriums. Er wollte Britannien groß und mächtig sehen. Er war in dem Sinne ein echter Patriot, muss man sagen. Und versuchte immer wieder auch so seine imperialen Vorstellungen der Königin näher zu bringen. Und da kommt eben, wie gesagt, vielleicht sein walisisches Erbe ins Spiel, weil er tatsächlich vor allen Dingen ihr den König Artus immer so als Urbild zeichnete, ne? So als leuchtendes Vorbild. Wir wissen nicht ganz genau, ob Elisabeth dafür so empfänglich war. Er hat es aber immer wieder versucht und er wollte irgendwo die Wiedergeburt dieses Artusreiches. Ne? Das war so sein Ding. Und einerseits war wohl Elisabeth in dieser Hinsicht einfach zu kühl, ich würde mal sagen, zu wenig begeisterungsfähig. Sie ließ sich nicht so faszinieren von seinen Ideen. Und auf der anderen Seite, weil er da mit immer sehr lautstark auch auftrat, rief er eben auch dann die Neider auf den Plan und damit auch seine Feinde. Ne? Solche Vorstöße wurden dann sehr argwöhnisch betrachtet. Und denkt immer dran, in dieser Zeit war man, wenn man, auf der einen Seite war man natürlich als Astrologe, das war noch ein ehrenwerter Beruf in der damaligen Zeit, aber die Beschäftigung mit den anderen Dingen, ja, da konnte man ziemlich schnell auch Stoff seinen Gegnern liefern, die einen dann vielleicht sogar den Kopf und Kragen gekostet haben. Also ist nicht ganz einfach. Und er war da aber sehr, sehr überzeugt davon. Er war einfach einer, der da diesen Weg auf alle Fälle gehen wollte. Vor allen Dingen eben sein sehr stolzes und auch selbstbewusstes Auftreten, das bereitete den Leuten irgendwie Kopfzerbrechen. Man, vielleicht wollte man einfach nicht, dass einer so starken Einfluss auf die Königin hat und die Machtverhältnisse am Hof waren ja sicherlich nicht einfach. Und deswegen gab es natürlich auch Leute, die ihn wirklich auch düpierten, die ihn an den Rand drängen wollten, die ihn diffamierten. Das nahm immer mehr zu. Er wurde von seinen Feinden immer mehr so als zwielichtiger, politisch versponnener Abenteurer dargestellt. Und gerade so die konservativen Kreise, die sahen in ihm wirklich eine große Gefahr. Und die wird dann irgendwann mal auch 1563 als der große Zauberbeschwörer bescheidigt und bezeichnet. Und das ist natürlich irgendwo der Grundstein für seine Rufschädigung, die dann im Laufe dieser Zeit immer stärker wird. Ja, wäre er wahrscheinlich nur dabei geblieben, sich mit Mathematik zu beschäftigen und ein bisschen mit Astrologie und ab und zu mal die Königin beraten hätte diesbezüglich, wäre er, glaube ich, nicht so in die Schusslinie gekommen. Aber da er sich ja eben politisch immer mehr so engagierte, das war sicherlich etwas, das ihn zu einer gefährlichen Figur machte. Ja, er reist dann wieder nach Europa in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts und ist vor allen Dingen bei der Krönung Maximilians zum König von Ungarn dabei, reist nach Italien, zurück nach Antwerpen. Also er tummelt sich wieder, vielleicht auch, weil es gerade in England ein bisschen brenzlig wird. Es ist natürlich das Drama, das beginnt, als er nämlich. Da kommen wir später noch drauf. Das Drama mit seiner Bibliothek kommt später erst. Aber auf alle Fälle, er reist wieder herum und trifft sich wieder mit Leuten. Und hier beginnt er oder veröffentlicht in Antwerpen, in dem er wieder mal Halt macht, ein Werk, das sehr, sehr bemerkenswert ist. Und dieses Werk ist sehr, sehr seltsam, ist hochgradig kompliziert. Und ist bis zum heutigen Tag nicht völlig entschlüsselt. Und das ist das Werk die Monas Hieroglyphica oder die Monas Hieroglyphe. Die Monade, ne, das ist ein Symbol, das er ersonnen hat, das eine Hieroglyphe verkörpert, das im Zentrum dieses Büchleins steht. Und da geht es um Mathematik, Magie, Kabbala und das analogische Denken, so wird es auch genannt. Und dieses Symbol, wie sieht das aus? Wie kann ich es euch am besten beschreiben? Wenn ihr das Symbol des Merkur kennt, ja, das ist sozusagen die Basis. Es ist aufgebaut aus Kreisen, Linien, Halbkreisen und Punkten. Es wird also auf reinen geometrischen Figuren aufgebaut. Und wir sehen dort wie das Merkur-Symbol. Stellt euch vor, wie das Venus-Symbol, aber mit den Hörnern noch oben drauf, also wie so ein Halbkreis, der oben auf dem Kreis noch draufgesetzt wird. Unten haben wir ja dieses Kreuz. Und dieses Kreuz steht natürlich für die vier Elemente. Der Kreis kann verschiedene Elemente beinhalten. Unten allerdings finden wir nochmal zwei Halbkreise, die so gestellt sind, dass sie zusammen das Zeichen Widder ergeben. Also zwei doppelte Halbkreise, die das Zeichen Widder ergeben, in denen gewissermaßen dieses Symbol wurzelt, wie so eine, also mir kommt das vor wie so eine Blume, die aus zwei Keimblättern herauskommt. Und in dem Kreis ist noch ein Punkt. Also es kann natürlich viele Bedeutungen haben, ne? Der Kreis könnte für die Erde stehen, aber auch für die Sonne stehen. Dann haben wir dieses heliozentrische Weltbild, mit dem er ja in Berührung kam. Das Kreuz unten steht für die vier Elemente, was wieder ein Hinweis auf die Kabbalah ist. Dann haben wir das Zeichen Widder, das ja mit dem Element Feuer korrespondiert. Also es gibt unzählige Deutungen dazu. Und er selber schreibt in diesem Büchlein eigentlich im Grunde genommen nur so 24 Theoreme auf. Ja, also das liest sich sehr verwirrend. Das ist jetzt nicht sehr ausführlich geschildert, aber es ist wie gesagt, eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Er wird immer mehr auch zu einer Art Geheimniskrämer an dieser Stelle, muss man auch sagen. Er liefert keine klaren Hinweise darauf. Er spricht eher in Rätseln, wie man es vielleicht aus der alchemistischen Literatur gewöhnt ist oder aus der hermetischen Literatur. Aber diese Monade, die soll eben ein Schlüssel sein zu diesem Universalwissen. Das war seine Aussage dazu. Und er hat Maximilian und er hat Elisabeth offensichtlich mündlich darüber informiert. Es ist nichts aufgeschrieben worden. Er hat sie mündlich darin unterrichtet, ob das in irgendeiner Art und Weise auf die beiden einen Eindruck gemacht hat, ist nicht überliefert. Ja. Aber es ist die Summe seines magischen Denkens und Operierens darin verschlüsselt. So hat er es immer wieder gesagt. Ja, andere Magier seiner Zeit, da ist so vor allen Dingen Robert Fludd zu nennen, der auch in seiner Zeit lebte, auch berühmte Werke geschrieben hat, der sah in diesem Zeichen ein Zeichen der Einweihung. Also es wurde rezipiert, andere sahen darin lediglich nur ein, irgendwas ganz Verquastes, ja, so. Also da merkt man diese Zeit des Renaissance-Denkens und dessen, dass man, ich meine, warum haben die Menschen in der damaligen Zeit nicht so klar geredet und gesprochen, sondern alles verschlüsselt und in Symbole gekleidet und haben versucht, das Ganze nicht so als leichte Lektüre zu machen, weil sie wollten, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen. Weil sie wollten, dass eine innere Erkenntnis entsteht im Lesen. Das ist eine ganz andere Form von Wissensvermittlung, die damals im Vordergrund stand. Und in der Tradition müssen wir ihn sehen. Natürlich hat das jemanden, der gesagt hat, ich möchte gerne, wenn ich etwas lernen möchte, wenn ich Wissen vermittelt bekomme, möchte ich, dass das didaktisch aufbereitet ist, dass es nach Ursache und Wirkung gegliedert ist und dass das astrein wissenschaftlich, nach wissenschaftlicher Methodik und Denkweise formuliert wird. Das ist aber eine völlig andere Form von Wissensvermittlung. Das ist eher die Wissensvermittlung, die wir gewöhnt sind mittlerweile. Wir erwarten ja auch, wenn wir ein Buch über Magie kaufen und dass da Rezepte drin sind, ne, dass da drin steht, mach erstens, zweitens, drittens, mach dies oder jenes. Und wir setzen uns dann dahin wie an so ein Kochbuch und mischen dann die Dinge zusammen. Der Renaissance-Gelehrte, der sah das Wissen als etwas, das entsteht durch das Studium dieser Texte, die deshalb so kryptisch sein müssen, damit du dich wirklich damit auseinandersetzen musst. Das war einfach das A und O an dieser Stelle. Ganz andere Form von Wissensvermittlung. Vieles geschah sowieso mündlich, ja, wenn man denn nun einen Lehrer hatte, der einem das mündlich weitergeben konnte. Aber vieles wurde einfach schlichtweg nicht aufgeschrieben. Oder eben dann verschlüsselt in Bildern, wie bei den Alchemisten. Oder eben dann in solchen kryptischen Theoremen. Ihr könnt euch dieses Buch über die Monas Hieroglyphe von John Dee, das gibt es im Internet, kann man sich anschauen, könnt ihr euch mal ein eigenes Bild dazu machen. Aber es war ein sehr wichtiges Symbol, Michael Mayer, über den wir auch nochmal eine Sendung machen könnten, der ja ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat. Er war Leibarzt und Berater von Kaiser Rudolf und hat ein wichtiges Buch geschrieben, vor allen Dingen für die alchemistische Tradition, Atalanta Fugiens. Das erschien 1617, also schon lange nach die, aber dort nimmt er Bezug auf diese Monas-Hieroglyphe. Und es findet sich auch interessanterweise in der chymischen Hochzeit des Christiani Rosenkreuz von 1616. Das ist eine Sache, über die wir auch schon eine Sendung gemacht haben, nämlich über Johann Valentin Andreae und die Rosenkreuzer. Das beginnt ja so im 17. Jahrhundert. Auch da wird auf die Monas-Hieroglyphe Bezug genommen. Und das hat natürlich zu Spekulationen und Hypothesen geführt, ob nicht John Dee einer der ersten Rosenkreuzer war oder vielleicht sogar initial für die Rosenkreuzerbewegung war. Das kann man historisch nicht belegen, das ist spekulativ. Es gibt diese Rezeption der Monas-Hieroglyphe bei den Rosenkreuzern, das ist so. Aber die Schriften von John Dee können ja auch kursiert haben. Ob es wirklich einen personellen Zusammenhang gibt zwischen John Dee und den Rosenkreuzern, das ist sehr fraglich. Ja, es wird tatsächlich für Dee eine sehr wichtige Zeit, in der er diese versucht, sozusagen die Summe seiner Erkenntnisse in dieses Symbol einfließen zu lassen, das Ganze in Antwerpen. Aber 1570 siedelt er fest nach Mortlake, also er beendet seine Reisetätigkeiten. Und er beginnt dort, und jetzt wird es ziemlich spannend. Ich meine, sein Leben ist jetzt schon sehr, sehr spannend, aber jetzt kommt eigentlich das, wofür er sehr berühmt geworden ist und wo zum Beispiel eben auch Gustav Meyrink sein Buch drüber geschrieben hat, sein Roman Der Engel vom westlichen Fenster, nämlich die Engelsmagie, mit der er dann sozusagen herauskam. Das Ganze wird offensichtlich so ab 1562 durch ein Werk eines Mannes namens Johannes Trithemius, der auch ein wichtiger Einfluss auf Agrippa von Nettesheim gewesen ist, initiiert. Das ist so ein, der hat ein Werk geschrieben, Steganographia, das ist 1505 bereits erschienen und in dem es so um geheime Alphabete, Siegel und Charaktere geht und das übrigens auch als Verschlüsselungsmethode gedacht war. Da war ja Agrippa auch sehr stark geprägt davon. Und Trithemius ist der Erste, der die Hermetik mit der Numerologie verbindet. Also das heißt, der vor allen Dingen Magie und Alchemie mit Numerologie verbindet. Das ist ja etwas, was wir, wovon wir heute noch zehren, das immer wieder ja betont wird, dass zum Beispiel der Tarot mit Numerologie verbunden wird und so weiter. Also das beginnt dort im 16. Jahrhundert mit diesem Johannes Trithemius. Und ja, da soll er wohl die Inspiration raus haben, sich mit Engeln zu beschäftigen. Und er will er beschäftigt sich mit der Engelmagie vor allen Dingen in einer Zeit, in der, das muss man sich ja auch noch immer wieder geben, in der die Gegenreformation langsam an Aufwind bekommt. Warum ist das so brisant? Er beschäftigt sich ja mit Engeln. Und Engel sind natürlich etwas, was gerade im katholischen Glauben eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Die Gegenreformation verstärkt sich, gerade auf dem Kontinent. Und jetzt gerät allerdings diese ganze hermetische Philosophie, der Neuplatonismus in die Schusslinie. Es wird immer mehr suspekt für die, gerade für die wieder aufkeimende katholische Fraktion. Und weil man sich ja mit Magie und Mystik beschäftigt, wird man ziemlich schnell in einen Topf gesteckt mit den Hexen. Also die Hexenverfolgung, die wurden ja im großen Stil inszeniert in seiner Zeit. Und gerade auf dem Kontinent hat das ja ganz, ganz tragische Konsequenzen gehabt. Aber auch in England bleibt nicht verschont. Dort wird allerdings der Vorwurf der Hexerei hauptsächlich dann angewandt, um Menschen die unliebsam geworden sind, irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Ich meine, das war etwas, was man durchaus auch auf dem Kontinent gemacht hat. Wenn dir jemand nicht gepasst hat, hast du ihm einfach der Hexerei bezichtigt. Hier war es vor allen Dingen die ständige Furcht der Mächtigen vor Verschwörungen und vor irgendwelchen Komplotten, die man, die dazu geführt haben, dass man eben wirklich auch ja, Hexerei verboten hat und damit gleich, ich lese mal hier vor, 1581 erließ das Parlament ein Statut, nachdem es ein schweres Verbrechen war, Zauberfiguren als Abbilder zu errichten, Horoskope zu erstellen oder gab oder per Prophezeiung kalkulieren zu wollen, wie lange die Königin leben würde und wer ihr Nachfolger sein könnte. Also da ging es ganz gezielt auf die Astrologen und auf die Frage, die in der damaligen Zeit ja eine der Standardfragen war in der Astrologie, wie lange lebt XY noch, wann werde ich endlich ein Erbe antreten? Aber vor allen Dingen wollte man verhindern, dass die Macht der Königin durch solche Prophezeiungen irgendwo ins Wanken geraten könnte. Widerständler gegen Elisabeth und Schießpulververschwörer bestärkten sich nämlich in den Absichten durch solche Kalkulationen. So wird es festgelegt. Also das heißt, wenn jetzt ein Astrologe irgendwie vorhersagt, die Königin wird an dem und dem Termin sterben, das hätte dann vielleicht Verschwörer auf den Plan rufen können, die dann solche Prophezeiungen zu ihren Zwecken nutzen. Und jetzt geschieht politisch natürlich auch einiges im Hintergrund. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Schriftsteller namens Jean Bodin, der so Mitte des 16. Jahrhunderts einen regelrechten Feldzug gegen diese Renaissance-Magie anstiftet, schreibt ein Buch De la Démonomanie des Sorcières, also gegen die oder von der Dämonomanie der Hexer, ein Kompendium des Hexenglaubens. Wir hatten sowas ja schon mal im 15. Jahrhundert, der Malleus Maleficarum, der Hexenhammer. Jetzt haben wir ein anderes Buch, in dem im Grunde genommen alle magische Kunst als üble Zauberei verworfen wird, also ohne Wenn und Aber, ohne Differenzierung und vor allen Dingen auch die ganze hermetische Philosophie der Renaissance wird verteufelt, wird dämonisiert. Und dieses Buch hat einen nachhaltigen Einfluss auf den damaligen schottischen König Jakob IV. Von Schottland. Das ist der Sohn von Maria Stuart, die ja von Elisabeth I. ins Jenseits befördert wurde. Allerdings ihr Sohn, der dann später als Nachfolger von Elisabeth auf den englischen Thron steigen wird, und zwar dann als Jakob I., als James, King James, der übrigens dann auch die Bibelübersetzung ins Englische besorgte, also kuratierte, der ein ausgewiesener Theologe war, also eher ein Gelehrter, als dass er irgendwie ein Staatsmann war, der die Bibel übersetzt hatte, die heute noch als King James Bibel eigentlich der Standard ist für die englische Übersetzung. Sie sollte eben nicht nur eine Übersetzung der Bibel sein, 1:1, sondern auch noch gut lesbar sein. So ein bisschen, was auch Luther sich vorgenommen hatte. Und der wird nun von diesem Jean Bodin auch animiert, ein eigenes Werk über Dämonologie zu schreiben. Und das ist sozusagen der Anstoß darüber, dass in England das Thema, dass ein Mensch, der sich mit Magie beschäftigt, sich im Grunde genommen mit Dämonen beschäftigt. Das ist sozusagen der Anstoß. Man kann sich vorstellen, dass das Klima rund um John Dee immer problematischer wird. Und dieser Jean Bodin beispielsweise, der schreibt natürlich auch über die Renaissance-Gelehrten seiner Zeit. Er verfasst Pamphlete, die eher wie Hasstiraden klingen. Vor allen Dingen stellt er zum Beispiel Agrippa von Nettesheim, der ja eigentlich selbst in seiner Zeit eher ein skeptischer Geist gewesen ist gegenüber all diesen Dingen. Es gab ja diesen Prozess 1519, darüber habe ich ja auch berichtet in meiner Episode über Agrippa, dass er im lothringischen Metz einen Hexenprozess gegen eine unschuldige Bauernfrau so wenden konnte, dass sie aus den Klauen der Inquisition befreit werden konnte. Ne? Also er hat sich sozusagen mit Vernunftargumenten konnte einen Freispruch erwirken, was in der damaligen Zeit ja nicht selbstverständlich war. Aber genau das fällt jetzt Agrippa posthum auf die Füße, denn dadurch wird er ja auf, wird ihm unterstellt, dass er mit den Hexen gemeinsam Sache gemacht hat. Also er wird zu einem Erzketzer stilisiert vom Jean Baudin und damit natürlich alle, die sich irgendwie in der Tradition von Agrippa von Nettesheim sehen, ebenfalls. Und dazu gehört natürlich auch John Dee. Also John Dee macht sich immer suspekter. Währenddessen, und das ist das Faszinierende daran, scheint John Dee das wohl wahrgenommen zu haben, aber er bleibt unberührt. Er geht seiner inneren Mission immer stärker nach. Also es scheint ihm nicht eingeschüchtert zu haben, was da um ihn herum geschieht. Und es kommt eben am 9. März 1582 zu einer wirklich bedeutsamen Begegnung. Und er wird von einem Mann besucht, dem man nach Verhängung einer Leibstrafe beide Ohrläppchen abgeschnitten hatte. So heißt es, ja. Also es war schon jemand, der schon mal straffällig geworden war. Und der Mann stellt sich ihm als Edward Talbot vor. Und ein halbes Jahr später wird klar, wer er wirklich ist. Er ist Edward Kelly. Edward Kelly, der 1555 geboren ist und 1597 aber bereits starb. Wird also nicht besonders alt. Der war ein Medium. Ein begabter Kristallseher, wie man damals sagte, und Alchemist. Edward Kelly. Und John Dee ist sofort fasziniert von den Fähigkeiten dieses Mannes. Er nimmt Edward Kelly in seine Dienste auf und stellt fest, dass eben Kelly besondere Begabungen hat. Und jetzt kommen diese Artefakte ins Spiel. Er hatte nämlich eine Glaskugel, die eben auch heute noch im Museum in London zu finden ist. Und er hatte eine Scheibe aus poliertem Obsidian. Und diese Scheibe aus poliertem Obsidian, die war ihm von einem frühen Amerika-Forscher aus Mexiko mitgebracht worden. Und diese befinden sich also heute im British Museum, diese Gegenstände. Und mit diesen Artefakten hat man versucht, Kontakt mit jenseitigen Welten, nennen wir es mal einfach so, aufzunehmen. Das, was wir Kristallomantie nennen, also in die Glaskugel gucken von mir aus, wenn man es vereinfacht haben möchte, das kann man aber mit der schwarzen Oberfläche, blank polierten Oberfläche eines Obsidians auch machen. Das nennt man im Englischen Scrying. Und das war eine Technik, die man wohl anwandte, um eben Kontakt aufzunehmen mit höheren Welten, sagen wir es mal so rum, und vor allen Dingen mit den Engeln. Und diese beiden Gegenstände, die John Dee als seine Zeigesteine bezeichnete, die dienten quasi als Katalysator für die Fähigkeiten von Edward Kelly. Und sie verbrachten eben sehr viel Zeit damit, praktisch jeden verfügbaren Augenblick, um Visionen von Geistern und Engeln heraufzubeschwören. Ja, jetzt beginnt das, wofür John Dee dann zusammen mit Edward Kelly eben auch berühmt ist, nämlich die Entdeckung der Sprache der Engel, die Engelsprache. Bevor es aber soweit kommt, spitzt sich die Lage in England auch ein bisschen zu. Er ist mit Edward Kelly eigentlich ununterbrochen zusammen. Und als er im Jahr 1583 auf den polnischen Fürst Albert Laski trifft, der übrigens in seinem Gefolge Giordano Bruno hatte, ist dieser auch total begeistert von den Fähigkeiten von Edward Kelly und dem Duo Kelly und Dee, sodass er die beiden kurzerhand mit in seine Heimat nimmt, nämlich nach Polen, nach Krakau. Und jetzt passiert es. Dee verlässt Mortlake mit seiner ganzen Familie. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Er war natürlich verheiratet, sogar zweimal. Mit seiner ganzen Familie, mit seinen Kindern verlässt er Mortlake, um Albert Laski, dem polnischen Fürsten, in seine Heimat zu folgen, um nach Krakau zu gehen. Und kurz nach dem Aufbruch plündert ein wahrscheinlich von Dees Feinden aufgestachelter Mob das Anwesen in Mortlake und zerstört den Wohntrakt Teile der Bibliothek und einige Laboratorien. Und das war natürlich ein Wahnsinnsschmerz für John Dee, der so viel Zeit seines Lebens darauf verbracht hatte, kostbare Werke, Manuskripte zu sammeln. Wie viele Werke genau zerstört wurden von seinen Gegnern, das ist nicht ganz bekannt. Einiges ist erhalten geblieben, aber sein ganzer Wohnsitz war zerstört. Und das erfährt er natürlich, während er in Polen ist, in Krakau ist. Laski unterstützt ihn auch beim Wiederbeschaffen einiger Manuskripte, aber die Bibliothek war auf eine Art und Weise zerstört, dass wirklich wahrscheinlich auch für uns heutige interessante Manuskripte für immer verloren gegangen sind. Also das ist ein bisschen wie en miniature die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria. Wir wissen, dass er eine der größten Sammlungen an Renaissance-Literatur in Europa hatte, zumindest in England hatte, und dass das zerstört wird, ist natürlich wirklich ein echter Schmerz. Aber so geht es nun mal. Währenddessen wird er unterstützt von Laski in der Entwicklung seiner Engelsmagie, und sie entwickeln eben diese sogenannte henochische Sprache. Also sie entdecken sie. Also im Kontakt mit den Engeln beschreiben sie eine Sprache, mit denen sie mit den Engeln kommunizieren können. Und sie nennen das das Henochische. Und das Henochische ist wirklich, hat eigene Wörter, hat eine eigene Grammatik. Es gibt Tabellen, mit denen man das lernen kann. Und diese henochische Sprache wird deswegen so wichtig sein, weil sie später als magische Sprache von Geheimgesellschaften wie dem Golden Dawn, von dem wir auch schon gehört haben, und von anderen, die sich da berufen fühlen, in diese Fußstapfen der Magier der Renaissance zu treten, benutzt wird. Also sie wird tatsächlich zur Anrufung benutzt. Das Henochische gilt in okkulten Kreisen als eine der Sprachen, mit denen man tatsächlich Kontakt zu jenseitigen Welten aufbauen kann. Das entwickelt er gemeinsam mit Edward Kelly. Und was ist sein Ansinnen? Er will in erster Linie die Geheimnisse in der Natur ergründen. Er bleibt sich natürlich selbst treu. Albert Laski hatte sich mehr versprochen. Der war jetzt gar nicht so sehr an einer spirituellen Dimension dieser Arbeit interessiert, wie so oft, sondern eher an einer materiellen Dimension. Er hatte gehofft, dass er durch Kelly, der ja auch Alchemist gewesen ist, und durch die den Schlüssel zu neuem Reichtum finden würde. Er war irgendwie offensichtlich klamm in der Kasse und brauchte einfach Geld. Ja, und deswegen butterte er also ein bisschen hinein, aber Dee nutzte das Ganze eigentlich mehr oder weniger dazu, um seine Engelsmagie und damit den Zugang zu den Geheimnissen der Natur zu finden. Ja, sie befragten die Engel an dieser Stelle über viele verschiedene Dinge. Das waren langwierige Sitzungen, da ging es über Kosmologie, sie unterhielten sich mit den Engeln über das Ende der Welt, über Theologie, über Naturphilosophie, über Politik, über die Reformation. Also die Engel wurden sozusagen von ihnen regelrecht befragt in dieser Kommunikation. Wobei die Ergebnisse nicht immer so zufriedenstellend waren, muss man sagen. Was er immer wieder aber dort durchdrang, ist, dass vor allen Dingen die sich als jemand sah, der den Auftrag bekommen hatte von den Engeln, für religiöse Erneuerung zu sorgen. Das ist schwierig, weil wir sind in einer Zeit, in der Religion ein super heikles Thema ist, Reformation gegen Reformation und so weiter. Und gleichzeitig kommt jetzt einer wie John Dee und sagt, ich habe aber jetzt hier die Botschaft von den Engeln, so muss es laufen. Ich habe den Schlüssel, wie wir das alles wieder versöhnen können. Das war natürlich etwas, was viele in der Zeit nicht hören wollten. Und als dann eben auch Laskis Geldnöte immer stärker wurden, musste sich irgendwann Dee auch einen neuen Sponsor suchen. Und dann hat er sich Richtung Süden gewandt, nach ins heutige Tschechien, eben an den Hof von Kaiser Rudolf, dem Sohn von Maximilian, nach Prag. da ist er gegangen. Also Prag war ja the place to be, das magische Zentrum Europas. Und heute noch, kann man sagen, sind die Spuren dieser Zeit unübersehbar. Astrologen, Alchemisten, Astrologen, Astronomen, alles, was Rang und Namen hatte, hat sich an diesem Hof versammelt. Und Kaiser Rudolf, eher so ein melancholischer Geist, aber eben auch ein Freund der schönen wie auch der schwarzen Künste, der hielt sich eben, viele Goldmacher und Alchemisten in seinem Hofe, war da sehr offen und war offensichtlich sehr milde. Ne? Während also andernorts Alchemisten und Astrologen durchaus mit großem Argwohn beobachtet wurden und natürlich auch der Verfolgung ausgesetzt waren, verbrachte er sehr gerne seine Zeit in Wunderkammern und Laboratorien und umgab sich gerne mit solchen Geistern. Ja, ja. Aber er war nun mal auch der Kaiser und die reiste nun mit Edward Kelly nach Prag, um dort sozusagen einen neuen, vielleicht auch Gönner zu finden in Rudolf. Wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen, aber er tritt ein bisschen zu forsch auf. Also seine Audienz, die er nur sehr schwer bekam beim Kaiser, die hat er irgendwie verpatzt. Und das lag daran, dass er sich gleich mal vorstellte als von den Engeln gesandter Bote. Er verkündete gleich mal den Untergang Roms, den baldigen Sieg über die Türken und vor allen Dingen die Notwendigkeit einer durchzuführenden Generalreformation zur Harmonisierung der Weltgegensätze und zur Wiederherstellung der christlichen Glaubenseinheit. Und da sah er Rudolf in der Verantwortung. Und irgendwie interessierte das den Monarchen irgendwie nicht. Ne? Der war irgendwie nicht so einer, der sagt, ich will hier die Welt verändern und verbessern. Der hat sich eigentlich mehr mit sich selbst beschäftigt und seinen Studien und war eher so der Typ, lass mich eigentlich mit dem Ganzen in Ruhe. Ich will eigentlich hier nur mich um meine persönliche spirituelle Entwicklung maximal kümmern. Aber ich habe überhaupt keine Pläne dafür, die Welt zu verbessern und zu verändern. Und diese, außerdem hat er sicherlich solche Reformationswünsche auch nicht zum ersten Mal gehört. Aber diese Begeisterung, dieser Enthusiasmus, der sprang einfach nicht über. Und vor allen Dingen verstieg sich John Dee dann auch noch in so Phrasen, dass damit das gelingen könne, müsse der Kaiser vor allen Dingen von seinem sündigen Lebenswandel ablassen und so weiter. Ich meine, wer will sowas hören, wenn er Kaiser ist? Und klar, ihn hat schon interessiert, dass gerade Edward Kelly ja auch einen gewissen Ruf als Alchemist und Goldmacher hatte. Aber irgendwie der Ruf von Dee war in Prag nicht so, wie er sich das vorstellte. Ja, er war natürlich in Kontakt mit den Menschen dort. Es war ja auf der anderen Seite auch ein Hort an Wissen, an Menschen, die sich damit mit Alchemie, Astronomie und so weiter und Philosophie beschäftigt haben, mit Mechanik beschäftigt haben. Also das war wirklich auch natürlich ein interessanter Platz für ihn. Auch wenn er beim Kaiser nicht reüssierte, hatte er doch viel Austausch. Es heißt ja auch, dass er Giordano Bruno dort auch traf. Und das heißt, dass er dort seinen berühmten Zauberspiegel verfertigte, aus einem Stück blankpolierter und geschnittener Steinkohle. Und solche Dinge scheint er dort erfunden zu haben. Dieser berühmte, wunderbare Stein soll den Besitzer befähigt haben, Gespräche mit Geistern zu führen. Und diesen Stein stellte er dann zum Beispiel Kaiser Rudolf zur Verfügung, vielleicht um ihn dann doch noch zu überzeugen, aber wir wissen, das Ganze war nicht so einfach für ihn. Schließlich 1586 scheint der Kaiser wirklich genug gehabt zu haben von Dee und Dee wird per Dekret ausgewiesen, muss den Hof verlassen. In Begleitung von Kelly, zuerst kommen sie nach Erfurt, dann haben sie eine Zwischenstation in Kassel, dann wird es nochmal brenzlig, ein falscher Freund versucht, ihn in die Arme der päpstlichen Inquisition zu locken, aber den Braten riecht er rechtzeitig und er pendelt eine Weile hin und her zwischen Prag und Krakau, Ja, dann reist er über Frankreich und Bremen nach England zurück. Kelly, Edward Kelly, mit dem das Verhältnis ohnehin immer auch wieder schwierig war. Kelly war nicht immer einverstanden mit den Interpretationen, die John Dee den Durchsagen, sagen wir es mal so, die er von den Engeln bekam. Wir müssen immer wieder daran erinnern, John Dee selber war kein Medium, er sah sich nicht begabt darin. Kelly hatte sozusagen die Durchsagen der Engel besorgt und John Dee hat das dokumentiert, notiert, aber auch interpretiert. Und Kelly war oft nicht einverstanden mit dem, was Dee daraus machte. Es scheint so, als ob John Dee das Ganze immer wieder in eine bestimmte Richtung gedreht hat, die Botschaften zu sehr ausdeutete. Und deswegen gab es immer wieder Spannungen zwischen den beiden. Also es war kein einfaches Verhältnis. Und deswegen trennen sich die beiden. Und 1587 kommt dann Edward Kelly ziemlich elendiglich um, während eben John Dee nach England zurückkehrt. Aber mittlerweile hat sich dort der Wind total gedreht. Eine eisige Stimmung herrscht dort. Also in der Zwischenzeit sind alle seine Gönner und Unterstützer, die gibt es nicht mehr. Seine Feinde und seine Rivalen haben die Zeit von Dees Abwesenheit genutzt, ihre Position auszubauen am Hof und ihren Einfluss bei Hof immer stärker geltend zu machen. Und jetzt werden natürlich, wo John Dee wieder da ist, holt man wieder all die Gerüchte hervor, die Anekdoten, na, da werden dann Geschichten erzählt, dass er angeblich Teufelsbeschwörungen machen würde, dass er Nekromant sei. Na, also all diese Geschichten, die man über ihn erzählt, gegen die er sich immer erst wehrt. Na, also er setzt immer dagegen, schreibt dagegen an, aber ihr wisst, wie es ist. Ne? Also die Leute sind natürlich sensationsgierig. Sie hören viel lieber eine Geschichte, wie John Dee gegen den Teufel Schach spielt, als dass sie irgendwie die Wahrheit aus John Dees Munde selber hören wollen. Und so gibt es viele dieser Anekdoten in dieser Zeit, die ihn wirklich so in die Richtung eines Nekromanten, eines Totenbeschwörers wenden. Und das macht natürlich einen ganz, ganz, ganz schlechten, ganz, ganz schlechtes Image. Und gerade der, wir haben ja schon gehört, King James ist überhaupt nicht amüsiert von ihm, aber so weit sind wir noch gar nicht. Er wird immer mehr mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er sich der schwarzen Magie verschrieben hätte. Ja, es wird fast überhaupt nicht mehr ein Unterschied zwischen schwarzer und weißer Magie gemacht. Die hatte ja so großen Wert darauf gelegt, dass seine Magie ja natural ist, eine andere ist, dass das eben die wahre Magie ist und dass schwarze Magie der Missbrauch dieser Kräfte ist, die in der Natur stecken, in den verborgenen Kräften der Natur gefunden werden können. Aber seine Gegner, die scheren alles über einen Kamm. Magie ist Magie und ist zu verwerfen. Und diese Gerüchte über ihn, die kursieren einfach und die kann er nicht mehr zurückrufen. Und schließlich erreicht das Königin Elisabeth, die immer noch an der Macht ist. Trotz aller Unschuldsbeteuerungen setzt sie den alten Mann keine Pension aus. Das wäre ja, sagen wir mal, noch eine Möglichkeit gewesen, dass er gesagt hat, ich ziehe mich zurück aus der ganzen Geschichte, aber für meine Dienste möchte ich eine Apanage oder möchte ich irgendeine Pension erhalten. Und die Königin kann dem aber nicht stattgeben. Also John Dee kommt zurück, hat nichts, besitzt nichts mehr oder nur noch sehr wenig und ihm wird sozusagen sogar die Ehre einer Pension verwehrt von der Königin. Er keine öffentliche Unterstützung mehr und stattdessen wird er nach Manchester abgeschoben und darf dort als Universitätsprofessor noch eine Weile, also bekommt einen Posten an der Universität, darf dort noch eine Weile arbeiten und so sein Geld verdienen. In Manchester wird er, auch dort setzt er seine seine alchemistischen Experimente, aber auch seine Engelsbeschwörungen fort. Also er bleibt sich selbst nach wie vor treu, verfasst noch ein paar Traktate, aber tritt nicht mehr so wirklich in Erscheinung. 1603 besteigt dann nach dem Tod von Elisabeth der Sohn der auf Befehl von Elisabeth hingerichteten Maria Stuart den Thron, Jakob der Erste. Der hexengläubige Jakob, und der sich als Erster auch König von Großbritannien nennt, der bringt natürlich eine ganz andere Situation ins Land. Jakob I. war alle Magie und alle hermetische Kunst zutiefst verhasst und es machte ihm wirklich Angst, er hatte wirklich Angst davor und deswegen war da überhaupt nicht mehr dran zu denken in dieser Hinsicht, dass er auf irgendeine Art und Weise John Dee weiter noch Erfolg haben konnte. Dee hat natürlich auch beim König vorgesprochen und wollte seine Rehabilitierung beantragen, aber natürlich hat Jakob sich geweigert, dem stattzugeben. Selbst als Dee sagte, er würde ja mit Engeln kommunizieren und es wäre ja irgendwo auch konform mit dem Glauben, wurde ihm das ausgelegt, dass er eigentlich mit Teufeln kommuniziert. Und diesen Makel hat er eigentlich nicht losbekommen. Ja, trotzdem hat aber offensichtlich Jakob davon abgesehen, ihn weiter zu verfolgen. Das war vielleicht sein Glück. Er zog sich dann wieder zurück. Er musste auch 1605 dann seinen Posten in Manchester aufgeben. Er weicht vor allem dem Druck seiner Kollegen. Er wird regelrecht rausgemobbt aus Manchester, zieht sich wieder auf seinen Landsitz nach Mortlake zurück und seine Frau Jane stirbt dort an den Folgen der Pest. Und er selbst, und das finde ich, schreibt Michael Cooper in seiner Biografie sehr markant, ausgerechnet ein Steinleiden macht dem Magiosophen, der sein ganzes Leben nach dem Stein der Weisen gesucht hatte, schwer zu schaffen. Er hat offensichtlich Gallen- oder Nierensteine, wird hier nicht näher ausgeführt. Und daran leidet er. Und er muss seine letzten alten Tage in Armut verbringen. Also ein ziemlicher Niedergang. Die bittere Armut zwingt ihn sogar, kostbare Bücher aus seiner Sammlung, die noch da waren, zu verkaufen, um sich Lebensmittel leisten zu können. Und das materielle Elend bestimmt die letzten Lebensjahre dieses Mannes. Ja, und dann stirbt er 1608. Wir wissen das Datum nicht einmal. Und das ist das Ende von John Dee. Dem englischen Faust. Und damit beschließe ich auch meine heutige Episode aus der Geschichte des Okkulten. Ich hoffe, dass es euch inspiriert hat, dass ihr das Leben dieses Mannes, dass ihr es vor eurem geistigen Auge habt, erstehen lassen. Wir werden ihm immer wieder begegnen. Wie gesagt, Gruppierungen wie der Golden Dawn beziehen sich auf John Dee. Viele literarische Vorlagen. Er war Vorlage für viel Literatur. Gustav Meyrink haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, an dieser Stelle soll es das für heute gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, stellt sie bitte in die Kommentare und dann kann ich darauf eingehen. Und ansonsten bleibe ich dabei. Wir sehen und wir hören uns ja sowieso im Anderswo und ganz bald im Zauberwald.